Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Für abenteuerlustige Amateurbergsteiger war es früher gar nicht leicht, einen guten Bergführer unter den Einheimischen zu finden. Die einen wollten selber gar nicht rauf ins schwierige Gelände, die anderen waren zu grob oder manchmal zu betrunken. Erste Bergführervereinigungen im 19. Jahrhundert wollten das ändern. Ich sage jetzt mal so, im Laufe eines Führerlebens lernt man natürlich unheimlich viel in Psychologie kennen. Wir haben das natürlich schon in der Ausbildung, aber natürlich auch nur in einem Teilbereich, weil wir ja kein Psychologiestudium machen, sondern unsere Aufgabe ist es, die Leute sicher in die Berge zu führen. Aber das wird sicherlich einer der anspruchsvollsten Punkte sein, wenn man mal so die Ausbildung beendet hat und es geht dann wirklich so in das klassische Führerleben und man ist mit Leuten unterwegs. Manchmal ist man auch ein bisschen so der Psychologe für seine Gäste. Und er fährt unheimlich viel. Rainer Taglinger, passionierter Bergführer und beim Verband Deutscher Berg- und Skiführer für die Ausbildung neuer Bergführeraspiranten zuständig. Aus langjähriger Erfahrung weiß er, in seinem Beruf muss man sich nicht nur in den Bergen auskennen, zwischenmenschliches Geschick ist mindestens genauso wichtig. Als der Alpinismus noch in den Kinderschuhen steckte, war das nicht immer so selbstverständlich. Die Schweizer Soziologin Andrea Hungerbühler hat sich in ihrem Buch »Könige der Alpen« mit der Geschichte der Bergführer beschäftigt. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurde man einfach so Träger oder Bergführer. Also es gab keine Ausbildung, keine Reglemente, keine Prüfungen. Man führte einfach diese Tätigkeit aus. Und Mitte des 19. Jahrhunderts boomte auch der Alpinismus sehr stark. Also wir sprechen hier vom goldenen Zeitalter des Alpinismus. Und in dieser Zeit scheint es vermehrt zu Klagen über Bergführer gekommen zu sein in den touristischen Regionen. Also es gibt zum Beispiel ein Reisehandbuch für die Schweiz aus dem Jahre 1861. Und da stand zu lesen, es gäbe Führer, welche sich in ihrer Gegend zwar auskennen und auch einige Gipfel zu benennen wüssten, aber die große Mehrheit seien Ignoranten und lediglich Tagelöhner, die Touristen belästigten und es ja auf das Geld der wohlhabenden englischen Touristen abgesehen hätten. Denn da prallten Welten aufeinander. Auf der einen Seite wollten sehr wohlhabende Engländer, die aus der obersten Gesellschaftsschicht stammten, als erste die Berggipfel der Alpen bezwingen. Dabei waren sie angewiesen auf die Einheimischen, die die Berge kannten, doch die in den Alpentälern ansässige Bevölkerung war gar nicht daran interessiert, Berggipfel zu besteigen. Sie interessierte sich höchstens für den einfachsten und niedrigsten Übergang von einem Tal in das nächste. Die einzigen, die sich auch mal in abgelegenen Höhen aufhielten, waren Jäger, Wilderer und Schmuggler. Eventuell noch Bergbauern und Hirten. Dass die sich wenig in der englischen aristokratischen Etikette auskannten und eher auf schnelles Geld aus waren, liegt auf der Hand. Solche Missstände, wie das in der Literatur heißt, dürften ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass zuerst die Behörden begannen, gesetzliche Vorschriften zur Ausübung des Bergführerberufs zu erlassen und dass auch damit angefangen wurde, Ausbildungskurse einzuführen. Und die Missstände dürften auch dafür ausschlaggebend gewesen sein, dass die Bergführer selbst damit begannen, sich zu organisieren und Vereine und später Verbände gründeten. Und der erste Bergführerverein überhaupt, das war sehr früh, 1823, wurde in Chamonix in Frankreich gegründet, also am Fuße des Mont Blanc. Das war die Compagnie des Guides de Chamonix. Es ist kein Zufall, dass sich in Chamonix die erste Bergführervereinigung gründete, liegt doch hier die Wiege des Alpinismus. Denn am 8. August 1786 wird mit dem Mont Blanc der erste höhere Gipfel und gleichzeitig auch der höchste Alpengipfel erst bestiegen. Durch den Arzt Michel Gabriel Paccard und Jacques Balmat, letzterer Gamsjäger und Kristallsucher, also eigentlich ein Outlaw, und durch die Besteigung des Mont Blanc wohl der erste Bergführer überhaupt. Er führte ein Jahr nach der Erstbesteigung den Genfer Naturforscher Horace Bénédict de Saussure auf den Gipfel. Dieser hatte Jahre zuvor eine Prämie für die Erstbesteigung ausgegeben, da er selber auf diesen Gipfel wollte. Wie viele der frühen Bergführer nach ihm, kam Balmat aus einfachen Verhältnissen. Oft waren es Bauernsöhne und Tagelöhner, denen die bergwütigen Touristen gerade recht kamen, um endlich einmal etwas Geld zu verdienen. Die Bergführer von heute kommen aus ganz anderen Verhältnissen. Ein armer Bauernsohn oder Tagelöhner könnte sich die Ausbildung gar nicht leisten. Rainer Taglinger: An Kursgebühren wird sich das Ganze so um die 5.000 Euro einspielen. Hinzu kommen dann noch Übernachtungskosten und Halbpensionskosten auf der Hütte. Aber ich würde jetzt mal so aus dem Bauch raus behaupten, dass man mit 12.000, 13.000 Euro ganz gut mit dabei ist. Dafür sind die Bergführer von heute auch keine ungebildeten Tagelöhner mehr, sondern hoch ausgebildete Experten, auf die sich der Kunde hundertprozentig verlassen kann. Im goldenen Zeitalter war dies anders. So kam es 1862 bei einer Überquerung des Aargletschers in den Berner Alpen zu einem Unglück, als ein Bergführer einen Jungen über eine Gletscherspalte zog, mit Hilfe von zusammengeknüpften Taschentüchern. Von Bergführern aus dem engadinischen Pontresina wird berichtet, dass sie nicht ohne Regenschirm in die unwirtlichen Höhen der 4000er starteten. Dass solche Peinlichkeiten nicht mehr stattfanden, dafür wollten die Bergführervereinigungen sorgen. Nach Chamonix entstanden die ersten in alpinistisch interessanten Gebieten der Schweiz, 1856 im Berner Oberland und 1857 im Wallis. Die dort ansässigen, anständigen Bergführer wollten ihren guten Ruf nicht verlieren und stellten Regeln auf für jeden, der Touristen auf die Berge führen wollte. Sie hatten vor allem die Pflicht, eben das Gebirge zu kennen, sich auszukennen, die Reisenden sicher durch das Gebirge zu führen, aber sie hatten besonders auch die Pflicht, sich höflich und anständig gegenüber den Reisenden zu verhalten. Und sie hatten auch die Pflicht, sich vor Trunkenheit zu hüten, also nicht zu viel zu trinken unterwegs. Denn wenn es auch bei den englischen Touristen selbst obligatorisch war, auf dem Gipfel eine Flasche Champagner zu köpfen, so erquickten sich die Führer oft schon auf dem Weg oder bereits am Fuß des Berges mit alkoholischen Getränken. So weiß der österreichische Naturforscher und Alpinist Anton von Ruttner in seinen Reisen in den österreichischen Hochalpen von 1864 zu berichten: Im Tauernhause ließen wir uns Kaffee, Honig und Butter und die Führer sich Wein und Bier ganz gut schmecken. Dass der Alkohol allerdings damals nicht nur als Genussmittel, sondern auch als Medizin gegen Höhenangst, Depression und schlechtes Wetter benutzt wurde, zeigen Einträge aus dem Tagebuch des Walliser Bergführers Matthias Zurbriggen. Da wurde schon mal eine Flasche Whisky mit Zucker versetzt, erhitzt und komplett geleert, um sich Mut anzutrinken. Nach einem fast tödlichen Unfall kehrte Zurbriggen mit seinem Kunden nicht etwa um und ließ den Berg Berg sein. Nein, um sich von den Nachwehen des Unfalls zu erholen, wie er schreibt, nahmen sie einen großen Schluck Cognac und kletterten weiter. Methoden, wie sie sich ein heutiger Bergführer nicht im Traum ausdenken würde. Doch die neuen Bergführervereinigungen wollten ihren Mitgliedern nicht nur Pflichten auferlegen, sondern ihnen auch Rechte gegenüber ihren Kunden sichern. Angefangen bei angemessener Bezahlung bis hin zum Recht auf die letzte Entscheidung, geht's hier noch weiter oder nicht? Aber auch der erste Kontakt zwischen Kunde und Führer lief damals ganz anders ab als heute. Während man heute seinen Wunschbergführer bequem von zu Hause aus im Internet aussuchen kann, so reiste man früher einfach zum Talort und fand die Bergführer dort auf der Straße stehen, fast wie Bettler. Nicht selten waren die Bergführer auch direkt bei Hoteliers angestellt oder hatten bereits Stammkunden, die sie für eine ganze Saison anstellten. Viele Bergführer, die den Sprung vom Tagelöhner zum bekannten Führer gemacht hatten, lebten ausschließlich davon und reisten sogar manchmal mit ihren Kunden in weit entlegene Gebirge, ja sogar auf andere Kontinente. Matthias Zurbriggen etwa, der ein armer Ziegenhirt im Matterhorngebiet war, gelangte so mit britischen Adeligen in alle namhaften Gebirgszüge der Welt. Und da endete eine gemeinsame Tour nicht am Fuß des Berges, sondern wurde oft bei einem Abendessen fortgesetzt. Ein sozialer Kulturclash sondergleichen. Andrea Hungerbühler. Somit standen diese vergleichsweise ungebildeten Führer, die waren eben Bauern oder Hirten, die standen Reisenden gegenüber, die einer höheren Klasse angehörten als sie selbst und ein hohes Maß an ökonomischem und kulturellem Kapital hatten. Und so scheint es logisch, dass die Bergführervereinigungen ihren Mitgliedern bald auch beibringen wollten, wie man sich in Gesellschaft zu verhalten hat. Ja, selbst noch im Jahr 1993 werden in einer Broschüre mit dem Titel »Im Umgang mit seinem Gast« nicht nur Tischmanieren, sondern auch eine grundlegende Weinkunde vermittelt. Klar, der Umgang mit Leuten ist wichtig. Wir sind im Bergführerberuf Dienstleister und da wird natürlich auch eine hohe Anforderung an die soziale Kompetenz gestellt, weil letztendlich, wenn ich einfach keinen guten Job mache oder mich daneben benehme, dann ist dieser Kunde oder Gast weg, dann geht er woanders hin oder vielleicht macht gar nicht mehr was. Heute gibt es keinen Standesunterschied mehr zwischen dem Bergführer und seinem Gast. Im goldenen Zeitalter jedoch war klar, der Kunde ist der Herr, der Führer ist der Diener, der auch die Socken stopfen musste oder das Essen kochen. Der Führer wies ihm nicht nur den Weg, sondern nahm ihm eben auch anstrengende Arbeiten ab, wie zum Beispiel unangenehme Arbeiten am Fels oder im Eis, also das Stufenhacken zum Beispiel, oder eben das Reinigen des Schlafplatzes oder so. Und im entscheidenden Moment beim Betreten des Gipfels aber ließ er dem Herrn den Vortritt, hatte den Vortritt zu lassen. Das Verhältnis Herr-Diener bestand allerdings nur so lange der Herr auch tatsächlich noch Herr seiner selbst war. Wenn er sich komplett auf den Führer verlassen musste, löste sich dieses Verhältnis auf. Am Berg, wo der Führer den Herrn als Seil nahm und die Verantwortung für ihn übernahm, da war die soziale Hierarchie, die gesellschaftlich da war, quasi auf den Kopf gestellt. Denn letztlich musste und muss auch heute in heiklen Situationen der Bergführer entscheiden. Er hat die Verantwortung für seinen Gast. Da konnte es auch schon vorkommen, dass die üblichen Verhaltensregeln nicht mehr eingehalten wurden. Matthias Zurbriggen etwa war oft in seinen Entscheidungen sehr kreativ. So prügelte er schon mal einem Gast Lebensenergie ein, wenn der aus Kälte und Angst in eine Lethargie verfiel. Matthias Zurbriggen entspricht dem Bild des Bergführers, wie wir es heute aus Filmen und Literatur kennen. Ein etwas eigener, aber gutmütiger Kerl, der sich durchzusetzen weiß. Tugend und gewissenhaft und eigentlich mehr mit dem Berg verbunden als mit einer eventuell noch vorhandenen Frau. Bergtouren galten im alpinistischen Diskurs als Männlichkeitsritual. Die Deutung damals war, dass sich ein Mann beim Bergsteigen Eigenschaften aneignete, die als besonders männlich galten, wie zum Beispiel Mut, Selbstdisziplin, eine stählerne Gesundheit und so weiter. Und häufig wird eben der Alpinist als besonders männlich dargestellt und der Berg hingegen als weiblich konnotiert gezeichnet. Das heißt, der männliche Alpinist bezwingt den weiblich konnotierten Berg. Der idealtypische Bergführer wird als der beste, stärkste, mutigste und entschlossenste aller Bergsteiger dargestellt. Also mutiger, entschlossener als die Herren. Doch dieses Bild entstand erst um die Jahrhundertwende um 1900 und dann verstärkt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Filme wie »Der Berg ruft« von Louis Trenker und unzählige Romane und Bergführertagebücher prägen das Bild, das wir heute vom Bergführer haben. Vorher war das ganz anders. Mitte des 19. Jahrhunderts war das Bild des Bergführers noch eher negativ Und erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Bergführer im Zusammenhang mit politisch-ideologischen Bestrebungen zu Helden gemacht. Die Alpen, sie standen nicht nur für das Weibliche, wie ich vorhin gesagt habe, sondern sie standen auch für die Erhabenheit, für die Reinheit, Gesundheit. Im Zeitalter der zunehmenden Verstädterung galten die Berge und die Natur als positives Gegenstück zur verrauchten Stadtumwelt. Gleichzeitig waren die Bergführer die Herren der Berge, Idealtypus für einen Körperkult, der in den 20er Jahren entstand und der in den 1930er und 40er Jahren zu nationalistischen und rassistischen Gedanken einer Volksgesundheit umgedeutet wurde. Doch anders als in den Tälern schien dieser Körperkult am Berg ausschließlich Männern zu gehören. Und das noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg. Andrea Hungerbühler. Und dass der Bergführerberuf Männern vorbehalten bleiben sollte, das war lange Zeit so selbstverständlich, dass es zum Beispiel nicht mal in den Bergführerreglementen festgehalten war, weil das überlegte man sich gar nicht, dass es auch eine Frau machen könnte. Es stand aber in den Reglementen drin, in den frühen, dass Kandidierende militärdiensttauglich sein müssen. Und dieses Argument wurde dann auch gebraucht, um Frauen von der Ausbildung fernzuhalten. Also die erste Frau hat die Ausbildung 1986 gemacht und heute sind in der Schweiz sind es lediglich 2,5% der Mitglieder des Verbandes, rund 2,5%, die Frauen sind. Gudrun Weikert, die erste deutsche Bergführerin, hat ihre Ausbildung 1988 gemacht und ist eine der wenigen staatlich anerkannten Führerinnen in Deutschland. In der Schweiz musste sogar ein Gerichtsurteil entscheiden, dass auch Frauen zum Bergführerberuf taugen. Es gab dann in den 1970er Jahren in der Schweiz ein Bundesgerichtsurteil. Da ging es um einen Mann, der die Bergführerausbildung machen wollte und Militärdienst verweigert hat und der dann ausgeschlossen wurde, also von der Ausbildung. Der ging bis vor das Bundesgericht und hat dann Recht bekommen. Und mit diesem Entscheid wurde dann die Militärdiensttauglichkeit eliminiert und das ebnete dann auch die Möglichkeit für Frauen in den Beruf einzusteigen. Dabei gab es in der Geschichte des Alpinismus schon immer hervorragende Frauenpersönlichkeiten. Die Eigenschaften wie Mut, Tugend und Durchsetzungsvermögen in Extremsituationen aufwiesen. Man denke nur an die Engländerin Beatrice Thomason, die um die Jahrhundertwende 1900 viele Erstbesteigungen in den Dolomiten unternahm. Und die Herren der Schöpfung waren beileibe nicht immer so draufgängerisch und verwegen, wie es uns Bücher und Filme weismachen wollen. Die frühen Bergführer kamen oft nur zu dem Beruf, weil sie von den englischen Touristen ihre Familien recht gut ernähren konnten, zu denen sie möglichst bald und unversehrt zurückkehren wollten. Den Drang, den Gipfel zu besteigen und dabei alles zu riskieren, hatten sie keineswegs. Das führte sogar nicht selten zu einem Interessenkonflikt zwischen Führer und Geführten, denn der wollte oft um jeden Preis auf den Gipfel. Heute haben sich die Interessen von Führer und Kundschaft angenähert. Wer heute den Bergführerberuf ergreift, der macht es aus Freude am Bergsteigen und schon lange vorher als sportliches Hobby. Denn wer nicht schon den ein oder anderen Viertausender bestiegen hat, regelmäßig klettert und im Winter Skitouren geht, der kommt gar nicht auf die Idee, die Ausbildung zu beginnen. Sollte er auch nicht. Rainer Taglinger. Du musst irgendwo natürlich schon ein sehr, sehr guter Alpinist und Skifahrer sein, um überhaupt mit der Ausbildung beginnen zu können. Was wir nicht in der Bergführerausbildung machen, ist, die Leute im persönlichen Können weiterzufordern. Also das ist letztendlich die Eingangsschwelle, die bei diesen ganzen Eintrittstests gemacht wird, um zu sehen, ist er vom persönlichen Können einfach reif genug, hat er die entsprechenden Touren gemacht, hat er die entsprechende Erfahrung und dann kann er letztendlich erst mit der Ausbildung beginnen. Aber wir fangen jetzt beispielsweise nicht damit an, den Leuten das Bergsteigen zu lernen. Aus reinem Gedanken an den Broterwerb beginnt heute niemand mehr mit der durchschnittlich 3 Jahre dauernden Ausbildung. Schließlich können nur die wenigsten später davon leben. Man kann schon so im groben Schnitt sagen, dass vermutlich oder ziemlich sicher zwischen 25% und 30% der jeweiligen Personen im Verband hauptberuflich tätig sind. und die restlichen Verbleibenden das eher mehr saisonal machen, vielleicht mehr im Winter oder mehr im Sommer, beziehungsweise das einfach auch als zweites Standbein haben oder im Zweitberuf ausüben. Galt es früher, unbedarften Hirten beizubringen, wie sie sich gegenüber der gehobenen Kundschaft verhalten, dass sie nicht zu viel Alkohol trinken und rumpöbeln, so ist die heutige Ausbildung eher mit einem Studium vergleichbar. Die Aspiranten werden nicht nur in Seilsicherungstechniken, Orientierung und Erster Hilfe ausgebildet. Lawinenkunde und Meteorologie gehören ebenso dazu wie Risikomanagement. Aber es gibt auch Module, in denen Soft Skills vermittelt werden, wie zum Beispiel Kommunikation, da fällt das Psychologische wahrscheinlich rein, aber auch ein Modul Medizin, ein Modul Betriebswirtschaft, in dem die Kandidaten darauf vorbereitet werden, als Bergführer tätig zu sein. Was heute auch standardmäßig zur Ausbildung zählt, ist Ökologie und Umweltbildung. Ein grundlegendes Wissen in Flora und Fauna soll dem Bergführer ein Bewusstsein für den Naturraum vermitteln, in dem er unterwegs ist. Es geht uns auch darum, dass die jungen Kandidaten und Kandidatinnen natürlich auch ein bisschen im Bereich Umwelt vermittelt bekommen, dass die Teilnehmer einfach kennenlernen, wo ist der Lebensraum, auf was müssen wir aufpassen, auf was können wir als Bergführer Rücksicht nehmen und vielleicht auch die Gäste ein bisschen in eine gewisse Richtung versuchen zu erziehen. Damit dies alles nicht nur in einem Land, sondern länderübergreifend ähnlich geregelt ist, wurde 1966 die Internationale Vereinigung der Bergführerverbände, kurz IVBV, gegründet. Die IVBV gibt die Standards für die Ausbildung der einzelnen Bergführerverbände vor, damit es eine gegenseitige Anerkennung gibt. Wir haben in den ganzen Alpenländern eigentlich mehr oder weniger das gleiche System. Auch wenn Rainer Taglinger sehr häufig zum Broterwerb für seine junge Familie in den Bergen unterwegs ist, so macht er dies aber immer noch auch privat, zum eigenen Vergnügen. Ich gehe immer noch gern selber in die Berge und ich bin unheimlich gern draußen. Klar, wenn jetzt mal so eine Saison zu Ende geht, dann kann ich auch mal ganz gut 2 Wochen ohne die Berge leben, aber Klettern, Skifahren, Gleitschirmfliegen, das gehört einfach mit dazu, das ist mein Leben und ich glaube, ich werde nie genug haben von den Bergen, dass ich sage, nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Markus Mähner, Regie Martin Trauner. Es sprachen Alexander Duda und Michael Hafner. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie noch mehr über die Anfänge der Alpenerkundung erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen die Podcast-Folge Die Entdeckung der Alpen – Wildnis, Abenteuer und Tourismus, auch von Markus Mähner. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie einfach Radio Wissen unter bayern2.de/podcast.